2:1. Hallo Silva. Hallo Carol Ann. Wie geht's? Danke. Gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Wo ist denn das? Das ist in Italien. Ach, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Neapel. Und John war in Venedig.